Stock, der genauso aussieht wie Stockmann. Für die, die Stockmann nicht kennen, hier eine kleine Erklärung. Stockmann ist ein Kinderbuch von Axel Schäffler. Es ist kein gewöhnlicher Stock. Er ist Stockmann und sucht den Weg nach Hause zu seiner Familie. Auf diesem Weg muss er viele herausfordernde Abenteuer überstehen und Axel Schäffler schafft es wie kein anderer, diesem Stock in seiner Geschichte Leben einzuhauchen. Der gleichnamige Comicfilm ist übrigens sehr zu empfehlen. Also, meine Tochter findet Stockmann und lässt ihn nicht wieder los. Sie freut sich wahnsinnig und der Stock ist ab nun der Waldspaziergangsbegleiter. Jeder nur kleinste Versuch unseres Hundes, auch nur am Stock zu schnüffeln, wird harsch von ihr geahndet. Wir kommen an einen großen, umgefallenen Baum. Dieser Baum hat Geschichte. Immer wenn wir an dieser Stelle des Waldes sind, versuche ich nämlich, mal mit, mal ohne Anlauf, über diesen Baum zu springen. Beim ersten Versuch vor 2 Jahren bin ich kläglich gescheitert. Jenes wurde in einem Video festgehalten, über das ich und all meine Freunde heute noch schallend lachen können. Natürlich möchte auch meine Tochter auf diesen in seiner Länge und Breite liegenden Baum klettern. Selbst der Hund wächst über sich hinaus und springt mit einem großen Satz hinauf. Stockmann wird auf den Waldboden gelegt, mit der Bitte an mich, auf ihn aufzupassen. Wir springen und klettern über, auf und unter dem Baum und haben großen Spaß daran. Doch irgendwann ist es an der Zeit, weiterzugehen. Wir finden 2 große Erdhügel, die wir erklimmen, üben den Ronja Räubertochter Frühlingsschrei und singen Lieder an diesem herrlichen Tag im Wald. Bis nach ca. 30 Minuten meine Tochter bemerkt, dass ich Stockmann nicht mehr in meine Hand halte. »Mama, wo ist Stockmann?« fragt sie mit großen Augen. »Ja, wo ist Stockmann denn?« frage ich zurück. Ich bemerke, wie panisch ihre 2. Frage wird. »Mama, hast du Stockmann verloren?« »Nun, ich habe ihn nicht verloren«, sage ich. »Er wird noch an dem großen Baum liegen, auf dem wir vorhin gesprungen sind«, antworte ich sehr ruhig und gelassen, denn ich habe bis dato nicht damit gerechnet, welches Drama da auf mich zurollt. Die Augen meiner Tochter füllen sich mit Tränen, ihr Körper spannt sich an, sie stemmt ihre Hände in die kleinen Hüften und brüllt: »Wir gehen sofort zurück und holen Stockmann!« »Mein Schatz, dann müssen wir jetzt nochmal die ganze große Strecke zurücklaufen und du sagtest eben schon, dass dir kalt ist und du nicht mehr laufen kannst.« »Ich will sofort zurück und Stockmann holen! Vielleicht trägt ihn der Wind weg oder ein Tier klaut ihn«, brüllt sie mich an. Der Weg ist jetzt zu lang und wir werden ihn heute kein 2. Mal gehen. Wir werden ihn morgen holen, fest versprochen, schlage ich vor. Was nun folgt, sind 45 Minuten lautes Weinen, Protestieren, Schimpfen und Unverständnis meiner 6-Jährigen. Ich in meinem erwachsenen Kopf kann den Aufstand in diesem Moment schwerlich verstehen und bin, wie sich ja viele Eltern an dieser Stelle verstehen können, einfach nur angestrengt. Egal, was ich sage, vorschlage oder beitrage zur Lösung des Problems, es ist absolut nicht akzeptabel für sie. Ich fühle mich hilflos, denn sie tut mir leid in ihrem Schmerz, den sie jetzt tragen muss. Es ist doch nur ein Stock, denke ich zu Hause, nur ein Stock. Meine Gedanken kreisen in dieser Zeit um meine Selbstständigkeit. Wo soll ich das Geld für all das nehmen, ohne zu arbeiten? Wie soll es weitergehen? Ich muss noch bei der Krankenkasse anrufen und noch 1000 andere Anrufe tätigen und alle anderen Sachen, die einem jetzt gerade irgendwie im Kopf rumschwirren. In diesen Momenten im Wald sind all diese Fragen weg. Ich genieße das Sein und den Moment und doch jetzt am Ende des Spaziergangs denke ich nur diesen einen Satz. Es ist doch nur ein Stock. Den gesamten restlichen Tag denke ich über den Morgen im Wald nach. Langsam beginne ich zu verstehen. Es ist nicht nur Stockmann für meine Tochter. Es ist ein im Wald gefundener Schatz. Ihr Schatz. Ich sollte auf ihn aufpassen, war aber mehr damit beschäftigt, auf sie aufzupassen, damit sie nicht vom Baum stürzt. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, was in diesen Tagen mein ganz persönlicher Stockmann ist. Ich komme auf meine Krankenversicherung, meine Arbeit und meine Miete. Das sind Gedanken, die existenziell sind, ja. Doch kann man das mit dem Verlust von Stockmann gleichsetzen? Ich rufe meine beste Freundin am Abend an. Ich muss diese Waldgeschichte unbedingt teilen mit einem anderen Elternteil. Mich mitteilen und mir ein wenig Elternsolidarität abholen. Dabei darf ich bemerken, wie sehr sie mir fehlt, meine beste Freundin. Ihre Umarmung bei der Begrüßung, das ausgelassene Tanzen in der Küche beim Kochen und das freie Miteinandersein. Automatisch muss ich auch an meine Eltern denken, die ich seit dieser Krise nur auf dem Hof vor ihrem Haus treffe. Ohne Umarmung, ohne Begrüßungskuss, ohne irgendwas. Nur dieses Hallo aus der Ferne. Auch an meinen besten Freund, den ich so liebe zu umarmen, weil er so herrlich groß ist und seine Umarmungen so wahnsinnig ehrlich sind. Meine Lieblingskollegin, die morgens im Büro immer lächelt und ihr Lachen wie ein Sonnenschein ist. Mein lieber Kollege, der mich auf dem Flur so gern in die Seite knufft. Meine Klienten, mit denen ich so gern arbeite. Mein Stockmann sind keine Versicherung und nicht mein Gehalt. Das wird mir gerade sehr bewusst. Es sind die Menschen, die mein Leben bereichern. Das wird mir immer klarer. Es ist nicht die Angst vor dem finanziellen Desaster, das kommen wird. Es sind die Beziehungen, die fehlen und uns als Menschen ergänzen, uns halten und uns Kraft geben. Manchmal wäre ich gern wieder 6. Diese Freiheit, nicht an diese existenziellen Dinge im Leben zu denken und daran denken zu müssen, sich einfach lautstark seinem Schmerz hingeben und seinem Ärger ungefiltert Luft zu machen. Ich nehme meine Tochter fest in den Arm. Ich verspreche dir, morgen gleich nach dem Aufstehen suchen wir Stockmann. Ich bin mir ganz sicher, dass wir ihn finden werden. Und genauso machen wir es am nächsten Tag. Wir wandern durch den Wald und finden Stockmann. Ein Freudentanz wird aufgeführt und der Stock wird für den Rest des Weges nicht mehr aus der Hand gelegt. Heute liegt er in irgendeiner Ecke ihres Zimmers. Meine Tochter hat mir ohne Umschweife ganz deutlich gemacht, worum es eigentlich geht und was wir im Alltag vergessen zu scheinen. Kinder leben immer im Hier und Jetzt. Wir Erwachsenen haften mit unserem Blick oft im Vergangenen oder wollen uns die Zukunft gestalten. Diese Tage in der Krise machen mir bewusst, dass wir weder das Gestern noch das Morgen in irgendeiner Weise beeinflussen können. Danke, Stockmann, ob nun mit oder ohne Corona-Krise, dass du mir so deutlich mit meiner Tochter gezeigt hast, worum es eigentlich geht. Um die Schätze im Leben. An dieser Stelle darfst du dich, der das gerade hört, fragen, was sind denn eigentlich deine ganz persönlichen Schätze? Was ist dein persönlicher Stockmann? Was ist dein Schatz in diesen Tagen und überhaupt? Ihr Lieben, wieder einmal herzlichsten Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit schreiben unter d.weber@heartlight-coaching.de. In meiner Arbeit als Heilpraktiker-Psychotherapie kann ich euch auch natürlich in Fragen unterstützen, die euch gerade einfach auf der Seele liegen und möchte euch anbieten, wenn ihr was habt, was euch gerade drückt, worüber ihr reden möchtet oder vielleicht einfach nur mal die Gedanken runterschreiben möchtet und eine Antwort bekommen möchtet, die vielleicht neutral ist, gerne schreibt mir eine E-Mail. Das kostet nichts. Das möchte ich euch gerne anbieten. Und das nächste Küchengespräch steht an. Wenn auch du ein Thema hast, was du denkst, was gut in das Küchengespräch passt, nämlich eine Geschichte, die anderen Menschen zeigen kann, du kannst etwas verlieren und dabei gewinnen. Her damit. Egal, wo du wohnst, technisch können wir heutzutage alles möglich machen. Auch wenn du nicht in meiner Küche sitzt, was ich dann schade finden würde, weil in meiner Küche gibt es Bier, Rotwein und natürlich auch Tee. Der Charme der Küche ist natürlich unschlagbar, aber völlig egal. Wenn du deine Geschichte mit mir und allen anderen teilen möchtest von Lose to Win, dann her damit. d.weber@heartlight-coaching.de. Nach wie vor könnt ihr mir natürlich auch wieder folgen bei Instagram, dianaweber14114. Oder wie eben erwähnt, schickt mir eine E-Mail. Oder geht auf meine Homepage www.heartlightslosetowin.de. Macht euch ein bisschen schlau über mich. Auch da könnt ihr mir eine E-Mail schicken. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.